Ich war nie verheiratet mit einer Berühmtheit, wurde nie von einer missbraucht und habe auch nie einer eine Niere zur Transplantation geliefert. Ich habe nicht einmal den Wunsch, eine Berühmtheit zu sein. Im Grunde bin ich nach den Maßstäben unserer Kultur ein solches Nichts, dass eine Zeitschrift wie People nicht nur nie einen Atem. Ich bin sowas von zufrieden in der Corona-Krise. Feiere verschwiegen, meine Ziele löschen sich auf Essig. Ich bin hässlich, brutal und gewalttätig. Diese Welt lebt hinter Gardinen. Ich würde gern spielen, doch kann's nicht. Patrick sagt, schäm dich, Welt. Ich feile Partikel und Kaliber, bin zufriedener in der Corona-Krise. Hol mir Stiefel um Stiefel voller Utensilien auf meine königsblaue geklaute Jogalise. Zusammengerollt im Bikini-Atoll mit dem Blick aufs Verschiedene, das wie Patrick sagt, zwiebelte. Meine verschiedenen Beavisse haben ihren Brain mit dem lieblichen Frühling geschenkt 2020. Ich will beim kein Punk sein in dieser Welt. Kein Schrank sein, es wär zu uneloquent. Wir sind zusammengesetzt, aber nur zu zweit. Sind wir zusammengesetzt in einem krankeren Text wie Frankenstein. Ich trage Masken wie ein Warndreieck, damit du dich artgerecht nicht wie an die Darkness ansteckst. Liege auf einer Frühlingswiese, hole mir mit meiner Notwendigkeit die Brise in der Corona-Krise und überlebe mal wieder notwendigerweise, weil einige einfach nicht schreiben können, wie die Welt den Bach macht. Sitzen in der Quarantäne und lachen Schachmatt, telefonier mit dem Großtastentelefon für die Oma in die Quarantänezone, weil sie sonst nichts mehr hat und komme raus in dem Kaff, das nah bei Kapstadt ist, aber alle kaufen dir Kackband oder Atemschutzmasken ab in 2020 und Patrick sagt, im Bunker brennt keine Lampe mehr, wir sind zugezogen, wir sitzen zugezogen in der Schule oben, hol mich ein, sag mir, wo es Bier gibt, bist du hier? Du siehst mich friedlich, solange es Bier gibt, 2020 und ich erfand dich, diese Krise fließt aus einer meiner Federn. Und Budwalk sagt, wie kannst du damit leben? Und ich sage ja, frag den Planeten, die Parasiten und ja, steht daneben. Wie kann er mit uns ewig zu sehenden Wesen umgehen? Mit einer Krise, mit diesen diversen Beispielen im Siegel der Initiative des Juni Beavis 2020, ich lieg am Strand und da wo ich entstand, Kid, liegt eine Handschrift in Sanskrit. Mir geht es gut in der Corona-Krise, während die hohen Tiere zu Hause onanieren darauf, dass viele Ältere der Gesellschaft aus dem Rentensystem gehen, wie Gas aus einer Seltersflasche auf ihren gewachsenen Alter das Geldgemache. Es sterben einige, ja, aber der Konsum geht weiter. Ich hoffe, ja, der Kapitalismus verreckt, aber das wäre ein zu weicheres Bett. 2 plus 20, ich tanz nicht, ich verschanz mich in lange, Bitch. Tanz mich. Du kannst es, oder du kannst es nicht. Vielleicht dachten sie, sie könnten allein die Dinge in dieses Tal mitbringen, die sie liebten, während sie alle Hässlichkeit zurückließen. Wir sind jedoch keine Spezies, die das Gepäck wählen kann, mit dem sie reisen muss. Trotz unserer besten Absichten stellen wir immer wieder fest, dass wir einen oder zwei Koffer voller Dunkelheit und Elend mitgebracht haben. Eine halbe Minute lang war ein hoch am Himmel dahinschwebender Habicht das Einzige, was sich bewegte. Man sah ihn durch die Äste der Bäume hindurch. Der Habicht und ich waren an diesem Morgen Jäger.